Und wieder schlägt die frühe Morgenstunde. Der Raum ist eigen. Und die Betten in der Runde verstreut, man trauert weiter auf dem Boden, sieht am Eingang Klagen des scharfen Winterwindes Lied und weht ins Zimmer seines Atems Gründe zu schwelen. Man hält man rein, alle Fliesen an. Etwas anderes hier. Blieb keine Mutter diesem Kindlein denn zurück? Mit einer Mutter frohem Lächeln, Stolz und Blick, und vergaß ihn am Abend voller Sorgen, die Klammer aufzurühren, im Aschenbecher, Kindlein, das sie dazu allein in Bäumen decken. Sag ihm Kopf voraus, wie der Morgenhelm, verschloss im Winterwind, wie nicht fest, die Schwelle, der Mutter Frau, das ist der Kette, die Vater, das ist der Kette, die Vater, das ist der Kette, die Vater, das ist der Kette, die Vater, das ist der Kette, die Vater,